am Fenster der Seele fließen in meine Hand. Sag mir, was du willst. Vielleicht ein Stück von der Sonne. Dein Augenblick erzählt die Geschichte, die noch nicht begann. Nicht gern.